Horla von Anne M. Kessel. Regie Jörg Schlüter. Extrablatt! Start des Orient Express! Im Luxuszug von Paris nach Konstantinopel! Auf den Weg, Junge! Monsieur, passen Sie doch auf! Pardon? Extrablatt! Lesen Sie jetzt! Daimler erfindet den Verbrennungsmotor! Kommt nur das Automobil! Wo bleibt sie denn nur? Ich warte schon seit einer Ewigkeit. Schau mal, da drüben. Ist das nicht die Kleine von hier? Ja, ich denke schon. Kränklich, wie die Utje. Aurélie? Aurélie! Hier, ich bin hier! Oh, Cherie. Oh, es war einfach kein Durchkommen mit der Kutsche. Was wolltest du denn so dringend mit mir besprechen? Mon Dieu, du bist ja ganz bleich. Geht es dir schlecht? Ist es wegen... Nein, nein, es geht schon. Ich brauche deinen Rat, Aurélie. Dieser Brief erreichte mich gestern Abend. Hier, lies. Wer ist das? Wer ist deine Tante Claire? Du hast noch nie von ihr erzählt. Weil ich sie gar nicht kenne. Sie ist eine sehr entfernte Verwandte. Die Großtante meines Vaters oder so ähnlich. Aha. Und willst du ihr Angebot annehmen? Ich weiß es nicht. Soll ich? Nun ja. Ein Landsitz in der Normandie. Ich meine die Luft. Dort täte dir sicherlich gut. Paris ist im Sommer wirklich viel zu stickig und viel zu laut. Also du meinst, ich soll fahren? Na, was spricht dagegen? Sie lädt dich so herzlich ein, will dich endlich einmal kennenlernen. Was sagt denn dein Vater? Was hält er von ihr? Papa? Mhm. Der hat sie das letzte Mal gesehen, als er als Dreijähriger auf ihrem Schoß saß. Und dennoch ist sie Familie. Sie ist wie eine Fremde für mich. Bonjour, Mademoiselle. Was möchten Sie trinken? Champagner. Ah. Zur Feier des Tages. Champagner. Bien sûr. Ach, Cherie, gib ihr eine Chance. Zur Sommerfrische in der Normandie. Ah. Das verspricht, schön zu werden. Voilà. Santé. Auf dich, Cherie. Auf einen unvergesslichen Sommer. Ja, auf einen unvergesslichen Sommer. Liebste Aurélie, ich bin erst vor 24 Stunden aus Paris fort und doch schon völlig verunsichert. Ich schreibe dir diese Zeilen mit bangem Herzen und hoffe, dass du schnell antwortest. Sicherlich kannst du alles, was ich bisher erlebt habe, mit kühlem Kopf und wachem Verstand erklären. Ich hingegen fühle gerade nichts als Furcht und Schrecken. Aber lass mich von Beginn an berichten. Stundenlang sind wir so gefahren, über Stock und Stein. Unsanft flog ich auf der harten Sitzbank auf und ab. Ich hatte gehofft, die Pferde bräuchten irgendwann eine Pause. Aber sie sind immer weiter galoppiert. Es war, als würden wir ans Ende der Welt reisen. Das Ende der Welt. Aurélie, du kannst es dir nicht vorstellen. Tante Claires Haus liegt mitten auf einer Klippe, direkt über dem Atlantik. Keine Nachbarn, weit und breit. Nichts. Keine Menschenseele. Nur Meer und Wind und Kälte. Es ist, als sei man allein auf der Welt. Allein und einsam. Kein Wunder, dass sich Tante Claire so sehnlich Besuch wünscht. Tante Claire? Wie schön, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Komm her zu mir, mein Kind, komm her. Wie groß ist meine Freude, dich endlich in die Arme schließen zu können. Es war, als umarmte ich ein Gerippe. Alles an ihr ist spindeldürr. Ohnehin hätte ich beinahe vor Schreck geschrien, als ich Tante Claire zum ersten Mal sah. Sie sieht aus, als weiche bereits das Leben aus ihr. Ihre Haut ist aschfahl und pergamentdünn. Die Wangen sind eingefallen, die Augen liegen in tiefen, schwarzen Höhlen. Ihre Finger sind lang und dünn wie Spinnenbeine. Und sie kann sich kaum noch auf den Beinen halten. Willkommen in meiner bescheidenen Bleibe. Bescheidene Bleibe. Es ist ein Schloss. Aber eines wie aus einem Schauermärchen. Ein uraltes Gemäuer. Die Steine sind schwarz und verwittert. Aus dem Dach ragen überall spitze Türme, von denen Wasserspeier mit ihren grausigen Fratzen auf einen hinabschauen. Dämonische Wesen mit spitzen Zähnen, Fledermausschwingen und Krallen wie Katzen. Apropos Katze. Salut! Na, wer bist du denn? Na, komm her! Hier am Feuer ist es warm. Ja, so ist's gut. Hm? Na, komm. Nicht, Mademoiselle. Er ist Fremden gegenüber aggressiv und... Oh, das ist merkwürdig. So reagiert er sonst nicht auf Fremde. Er mag mich. Tatsächlich ist Belphegor das einzig mir hier wohlgesinnte Wesen. Alles andere wirkt feindselig. Die Räume sind riesig und eiskalt. Es zieht durch jede Ritze, überall friert man. Die Mauern schwitzen kaltes Wasser aus. Und durch die Fenster dringt nicht genug Licht, sodass man selbst am helllichten Tage mit einer Öllampe durchs Haus gehen muss. Und Tante Claire, ich kann es nicht anders sagen. Es graust mir vor ihr. Nicht nur ob ihres Aussehens. Nein, Aurelie, auch wegen ihres Betragens. Sie fragt mich so absonderliche Dinge. Husten. Ist das dein einziges Gebrechen? Der Arzt sagt, ich brauche nur mehr frische Luft. Die gibt es hier im Überfluss, mein Kind. Du wirst sehen, dein Husten ist bald auskuriert. Wie steht es denn um deine Gelenke? Meine Gelenke? Ja, ich will wissen, wer sonst um dich bestellt ist. Gelenke, Knochenbau, Muskeln und Sehnen. Ich denke, daran ist nichts zu beanstanden. Sehr gut. Und Gebiss, Sehkraft, Gehör? Ebenfalls, ohne Beanstandung. Gut, das ist gut. Und hübsch anzuschauen bist du auch. Sehr gut. Was ist? Schmeckt es dir nicht? Doch, Doch ich bin nur müde. Ich gehe zu Bett. Mir war der Appetit vergangen. Und nun sitze ich auf meinem Zimmer und schreibe dir diesen Brief im rußigen Schein einer Öllampe. Dabei wird er dich nie erreichen. Tante Claire hat mich wissen lassen, dass Briefe nach Paris oft tagelang unterwegs sind. Viel zu spät also, um mir von dir Antworten mit klugem Rat zu erhoffen, liebste Aurélie. Also habe ich beschlossen, meine Briefe an dich fortan in dieses lederne Büchlein zu schreiben. Es sollte eigentlich mein Genesungstagebuch werden. Aber wie kann ich genesen, wenn mir all diese absonderlichen Dinge im Kopf herumschwirren? Es graut mir vor Tante Claire und vor Lestat und diesem alten, kalten Gemäuer. Ich bin so froh, dass ich wenigstens Belphegor habe. Doch seit Stunden habe ich ihn schon nicht mehr gesehen. Am liebsten würde ich sofort nach Paris zurück. Aber ich will nicht undankbar sein. Immerhin ermöglicht mir Tante Claire eine Sommerfrische in der Normandie. Oh nein, es ist kaum noch Öl in der Lampe. Gleich verlischt auch noch mein einziges Licht. Na, dann schreibe ich eben morgen weiter. In diesem Sinne, gute Nacht, Aurélie. Wie kommt das Blut in dein Fell? Wo bist du gewesen? Warte! Belphegor! Warte auf mich! Wo willst du denn hin? Belphegor, in diesem Teil des Hauses war ich noch nie. So weit oben, unterm Dach. Hier war wohl seit Jahren niemand mehr. Verdammt, ist das kalt hier. Oh nein, die Lampe. Nein, nein, nein, nein. Nicht ausgehen, bitte nicht. Ich sehe nichts mehr. Gar nichts mehr. Belphegor? Wo bist du? Lass mich hier jetzt nicht alleine im Dunkeln stehen, du musst Vieh. Was ist das? Aurélie. Am Ende dieses völlig verlassenen Flurs war eine Tür. Durch den Spalt schienen die Strahlen der frühen Morgensonne zu scheinen. Und als ich schließlich eintrat, traute ich meinen Augen nicht. Überall standen ausgestopfte Tiere, Hirsche, gigantische Raubvögel, Wölfe, ein Wildschwein, sogar ein riesiger Bär. Und an den Wänden hingen gigantische Geweihe und unzählige Waffen und schreckliche Fallen wie aus dem Mittelalter. Was? Was ist das für ein Zimmer? Da bist du ja wieder. Wolltest du mir das hier zeigen? Hast du mich deswegen hier hingeführt? Schade, dass du nicht sprechen kannst. Ich wünschte, du könntest mir das alles hier erklären. Die Tiere und die ganzen Waffen. Sind die echt? Ein uraltes Jagdmesser. Oh. Mein Finger. Nein, Belphegor, nicht auflecken. Außerdem wird dein Fell wird ja ganz blutig. Wie ist das möglich, dass es mein Blut war in Belphegors Fell, das mich in das Zimmer geführt hat, in dem ich mir dann aber überhaupt erst in den Finger geschnitten habe? Ich weiß gar nicht mehr, was ich denken soll. Die Blutung war stark. Nur mit Mühe konnte ich sie stoppen. Auch jetzt schmerzt die Wunde noch fürchterlich. Sie pocht und ist ganz heiß. Dabei sah das alte Messer so stumpf aus. Seit Stunden sitze ich hier und versuche, mich zu beruhigen. Belphegor habe ich nicht mehr gesehen, seit er mein Blut vom Boden geleckt hat. Oh nein, nicht schon wieder. Der Schnitt bricht wieder auf. Nein, nein, nein, stopp! Nicht auf das Papier. Ich brauche etwas zum Verbinden. Verzeih mir, Maman. Ich hoffe, dein Schal hat eine heilende Wirkung. Wie war dein Tag? Mein Kind? Erholst du dich gut? Was macht der Husten? Er plagt mich kaum noch. Siehst du? Das habe ich dir doch prophezeit. Gut, sehr gut. Aber was ist mit deiner Hand passiert? Wieso hast du sie verbunden mit einem Stück Seide? Dem Seidenschal meiner Mutter. Hast du dich verletzt? Brauchst du Hilfe? Ach, es ist nichts. Nur ein Missgeschick. Und nun zeig schon her. Ich möchte wirklich nicht. Löst da! Was? Nein, nicht anfassen! Nicht! Lass mich los! Loslassen! Sofort! Was ist mit deiner Hand? Ich sehe nichts. Oh. Ich hatte mich geschnitten an einem Jagdmesser. An einem Jagdmesser? Ja, in diesem Zimmer, im Trophäenzimmer. Trophäenzimmer? Das mit den ausgestopften Tieren und den Fallen und den Waffen an den Wänden. Iss auf, mein Kind. Wer hat denn all diese Tiere erlegt? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Na, von diesem Zimmer, ganz oben, unterm Dach, das Zimmer ganz am Ende des Flurs. Der oberste Stock steht leer. Aber ich bin mir ganz sicher. Du hast sicher nur geträumt, mein Kind. Das war kein Traum. Nicht? Na, dann scheinst du einfach eine blühende Fantasie zu haben. Was? Nein, ich habe mir das nicht eingebildet. Ach nein? So wie den Schnitt an deiner Hand? Das war... Doch, er war da. Es hat auch sehr stark geblutet. Ich sehe aber kein Blut. Auch nicht an deinem Seidenschal. Ja, das ist wirklich merkwürdig. Ich kann mir das auch nicht erklären. Genug davon. Jetzt iss endlich. Ich will dich schließlich nicht magerer nach Paris zurückschicken, als du hergekommen bist. Das würde mir Jules niemals verzeihen. Jules? Na, dein Vater. Au! Na, jetzt hast du dich geschnitten. Am Steakmesser. Mein Vater heißt Julien. Meine Güte! Du blutest ja den ganzen Tisch voll. Julia, nicht Jules. Das ist so widerlich. Er ist da. Bring Verbandszeug, schnell. Es geht schon. Nicht der schöne Seidenschal. Ich möchte jetzt gehen. Ist es doch. Das Zimmer am Ende des Flurs. Ich habe nicht geträumt. Abgeschlossen. Auf einmal. Warum riecht es hier nach? Nein. Nein. Nein, das kann nicht sein. Durch das Schlüsselloch gucken. Aurélie, alles war verbrannt. Das gesamte Zimmer war schwarz vor Ruß. Die Wände, der Boden, da war nichts mehr, nichts. Nur noch Asche und Trümmer. Aber solch ein verheerendes Feuer in der Nacht, das hätte ich doch bemerken müssen. Wieso hatte ich nicht das Prasseln der Flammen, das Krachen der Balken gehört? Nicht den Feuerschein gesehen, nicht die Hitze gespürt. Keinen Aufruhr im Haus bemerkt. Aber dann verstand ich erst, was ich da sah. Aurélie, auf den Brandresten lag eine graue Staubschicht. Zentimeterdick, verstehst du? Das Feuer, das diesen Raum verwüstet hatte, musste schon vor Wochen erloschen sein. Doch erst in der vorangegangenen Nacht in diesem Zimmer gewesen. Keine 24 Stunden zuvor. Wie konnte das sein? Hilfe, Go! Wie kannst du mich nur so... Mich nur so erschrecken? Hilfe, Go! Nein, nicht! Geh weg, ich! Wer ist Hilfe, Go? Ich weiß es nicht, Dr. Leclerc. Halluziniert sie schon länger? Ich fürchte ja. Erst gestern sprach sie von einem Schnitt am Finger. Einem Schnitt am Finger? Nicht anfassen. Nicht anfassen. Nun, ich sehe keinen Schnitt. Weder an einem ihrer Finger noch sonst irgendwo. Die junge Mademoiselle scheint körperlich vollkommen unversehrt. Aber wenn es keine infizierte Wunde ist, woher kommt das Fieber dann? Fieber kann viele Ursachen haben, aber das ist kein Grund zur Besorgnis. Hier, mit dieser Medizin sollte der Fieberwahn schon bald nachlassen. Vielen Dank, Dr. Leclerc. Lister wird Sie zur Kutsche begleiten. Nein. Nicht ich. Ganz ruhig. Ja, so ist's gut. Ruh dich aus, mein Kind. Die Transformation kostet Kraft. Nein, ich will nicht, also nicht, ich... Wie viel Zeit ist vergangen? Ein Tag? Eine Woche? Ich weiß es nicht, Aurélie. Ich weiß gar nichts mehr. Ich finde im Schlaf keine Ruhe mehr. Wirre Träume quälen mich. Und gerade eben saß mir plötzlich ein Druck auf der Brust, zentnerschwer. Ich dachte, mein Brustkorb müsste unter der Last bersten. Und dann war es doch nur das Glas, das vom Wind umgestoßen wurde und zerbrach. Merkwürdig. Auf dem Boden liegt das zerborstene Wasserglas. Aber nirgendwo ist Wasser. Auch die Karaffe ist leer dabei. Kann ich mich überhaupt nicht daran erinnern, etwas getrunken zu haben? Was ist das? Nein. Das kann nicht sein. Aurélie, ich verliere den Verstand. Der Seidenschal meiner Mutter. Er müsste von meinem Blut befleckt sein, weil ich mir doch in den Finger geschnitten habe. Sogar zum zweiten Mal. Beim Essen mit Tante Claire. Aber da ist wieder kein Schnitt. Und da ist wieder kein Blut. Der Schal ist blütenrein. War das wirklich alles nur ein Fiebertraum? Keine Sekunde halte ich es hier länger aus. Ich muss weg. Du hältst mich nicht auf? Warum sollte ich, mein Kind? Du bist doch mein Gast, nicht meine Gefangene. Allerdings hätte ich es begrüßt, dass du dich erst auskurierst. Zwar hat der Husten hier von dir abgelassen, aber stattdessen schicke ich dich nun mit Fieber zurück nach Paris. Es geht schon. Wie du meinst. Nun denn, bon voyage. Danke. Tante Claire, hoffen immer wieder zu gehen. Ja! Hey! Bis bald, mein Kind. Bis bald. Cherie, das klingt alles ganz sonderbar, was du da berichtest. Ich weiß, Aurélie, ich weiß. Jetzt, am helllichten Tage, mitten in Paris, kann ich es selbst kaum glauben. Alles, was ich dort erlebt und gefühlt habe, wirkt mit Abstand betrachtet vollkommen verrückt. Geisteskrank. Aber du warst ja immerhin wirklich krank, Cherie. Du hattest hohes Fieber. was schlagartig verschwunden war, sobald ich die Stadtgrenze von Paris überschritten hatte. Ich glaube, dass dir deine überspannten Nerven einfach einen Streich gespielt haben. Und deswegen habe ich mir dieses Zimmer ausgedacht? Oder den Schnitt in den Finger oder den Druck auf der Brust? Du hast dich da in etwas hineingesteigert, Chérie. Aber genug davon. Schön, dass du wieder zurück bist. Santé. Es ist so viel schöner, mit dir im Café zu sitzen, als dich weiterhin in der Normandie zu wissen. Also wirklich, Chérie, diesen Brief, den du mir geschickt hast, der war schon schaurig. Mir wurde ganz bange, als ich ihn las. Aber nun ist ja alles wieder gut. Ich bin wirklich froh, dass du mir nicht noch mehr Briefe geschrieben hast. Oh, ich habe dir noch mehr Briefe geschrieben, noch viel mehr. Ach ja? Ja, in einem Briefbuch. Weil doch die Post so lange dauert und... Oh nein. Was ist? Ich habe es dort vergessen. Was? Das Buch. Das Briefbuch. Naja, vielleicht ist es mehr ein Tagebuch. Es liegt ganz unten im Schrank, aber es ist kein so gutes Versteck, als dass Claire und Lestat es nicht finden würden, wenn sie das Zimmer säubern. Na und? Ist doch egal. Nein, ist es nicht. Da stehen meine intimsten Gedanken drin. Ich will auf keinen Fall, dass Tante Claire das liest. Ich muss zurück. Was? Au revoir. Ich muss los. Jetzt sofort. Dein Ernst? Du fährst freiwillig zurück in dieses Gruselschloss? Zu dieser halbtoten Hexe? Sieh nur, was stolpert denn die kleine Fournier so panisch davon? Und haben wir das gerade richtig gehört? Tante Claire? Du meinst... Claire Fournier. Na, das kann ja nicht sein. Stimmt. Die liegt ja schon seit über 30 Jahren unter der Erde. Mindestens. Merkwürdig. Sehr merkwürdig. Willkommen zurück. Tante Claire, ich freue mich, dass du wieder da bist, mein Kind. Alles weitere morgen. Es ist schon spät. Ruh dich erst aus von den Strapazen der Reise. Ihr Koffer, Mademoiselle. Danke, Lestat. Eine Karaffe mit Wasser steht auf dem Tisch bereit. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun, Mademoiselle? Nein, danke. Ich brauche nichts mehr. Bonne nuit. Bitte, bitte, bitte, bitte, lass das Buch noch da sein. Gott sei Dank, da ist es ja. So ist nichts zu erkennen. Was habe ich mir alles von der Seele geschrieben? Die ganzen Trugbilder, den eingebildeten Schrecken, die Halluzinationen. Moment. Aber das... Es ja, das ist. Wie konnte ich nur jemals an meinem Verstand zweifeln? Nichts von all dem habe ich mir eingebildet. Nichts! Die rostroten Tropfen hier. Das ist Blut. Mein Blut. Als ich diese Zeilen schrieb über das Trophäenzimmer, das Messer da, da brach der Schnitt an meinem Finger wieder auf. Ich bin also nicht verrückt. Ich muss meine Gedanken sortieren. Hoffentlich habe ich noch genug freie Seiten um. Was ist das? Oh mein Gott. Aurélie. Gerade noch freute ich mich, einen Beweis dafür gefunden zu haben, dass ich nicht verrückt bin. Und dann schlage ich die nächste freie Seite auf und finde das. Irgendjemand oder irgendetwas hat einen Finger in mein Tintenfass getaucht und breit über die Seite Holla geschrieben. Holla. Bin ich doch verrückt. Was bedeutet Holla? Wer hat das geschrieben? Warum? Holla. Das macht mir Angst, Aurélie. So schreckliche Angst. Dieses Wort, es ist wie ein Gefühl. Mein ganzer Körper zittert. Und ich spüre wieder diesen Druck auf der Brust. Ich bekomme kaum noch Luft. Nein, nein, ich bin nicht verrückt. Ich bilde mir das alles nicht nur ein. Ich brauche nur einen Schluck Wasser. Aber wenn ich nicht verrückt bin, dann ist das hier auch real. Ich muss herausbekommen, wer das war. Wer diesen Namen in mein Tagebuch geschrieben hat. Und wer oder was Holla ist. Somnambulismus. Ja, mein Kind. Eine genetische Disposition in unserer Blutslinie. Seit vielen Generationen werden wir davon geplagt. Davon hat mir noch nie jemand erzählt. Ach, wer redet schon gern darüber, im Schlaf nicht mehr Herr seiner Sinne zu sein? Es gibt Menschen, die in diesem Zustand sogar Straftaten begehen und sich am nächsten Morgen an nichts mehr erinnern können. Erinnerst du dich noch an eines unserer Tischgespräche, bei dem ich dich zu deinem Gesundheitszustand befragte? Wie könnte ich das vergessen? Kaum ein Gespräch war je seltsamer für mich. Deswegen habe ich dich damals nach möglichen Gebrechen, Krankheiten, Auffälligkeiten gefragt. Ich wollte wissen, ob dich auch dieses schreckliche Familienerbe plagt, mein Kind. Ach ja? Aber was bitteschön hat der Zustand meiner Zähne, Knochen und Gelenke mit Somnambulismus zu tun? Wäre das nicht eine Erklärung für all die Merkwürdigkeiten, die dir hier bisher widerfahren sind? Vielleicht. Ich muss herausfinden, ob ich im Schlaf ein Doppelleben führe. Denn wenn es so ist und ich mich bei Tageslicht an nichts mehr erinnern kann, dann war ja vielleicht wirklich ich es, die Holla in mein Tagebuch geschrieben hat. So, Karaffe und Wasserglas sind mit feinstem Puder bestäubt. Hände fettig eingecremt. So sollte sich doch erkennen lassen, ob es meine Finger- und Handabdrücke sind, die des Nachts nach dem Wasser greifen. Auch wenn ich mich am Morgen nicht daran erinnern kann, überhaupt etwas getrunken zu haben. In diesem Sinne, gute Nacht, Aurélie. Ich werde dir morgen wieder berichten. Somnambulismus. Vielleicht ist mein schlafwandelndes Ich doch geschickter als von mir angenommen. Denn ob du es glaubst oder nicht, Aurélie, als ich am nächsten Morgen nach einer gänzlich traumlosen Nacht erwachte. Oh mein Gott. Nein, nein, nein, nein, das kann nicht sein. Da waren Glas und Karaffe gänzlich leer. Das Wasser daraus war restlos verschwunden. Aber nirgendwo war auch nur ein einziger Fingerabdruck zu sehen. Die Puderschicht auf der Glasoberfläche war noch völlig intakt. Wie ist das nur möglich? Ja? Das Frühstück ist bereitet, Mademoiselle. Ja, danke. Ich komme. Milch und Zucker, Mademoiselle? Nur Milch, Lister. Merci. Ich ziehe mich dann zurück, Mademoiselle. Bon Appetit. Kommt denn Tante Claire nicht zum Frühstück? Sie ist heute leider unpässlich. Unpässlich? Geht es ihr nicht gut? Es besteht kein Grund zur Sorge, Mademoiselle. Bon Appetit. Den ganzen Tag bekam ich sie nicht zu Gesicht. Aber es war mir ganz recht. So konnte ich mir in Ruhe Gedanken darüber machen, wie ich mich in der folgenden Nacht austricksen konnte. Mich oder Horla. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt und ich werde es beweisen. Ich werde den Seidenschal meiner Mutter in dünne Streifen reißen. Selbst wenn ich mich dafür... in Fesseln legen muss. Und mich selbst an den Bettpfosten festbinden. Die Fessel meiner zweiten Hand werde ich mit den Zähnen zuziehen müssen. Gegen diese Fesseln wird selbst mein schlafwandelndes Ich nichts ausrichten können. Und dann werde ich auf meinem Bett liegen und warten. Darauf, dass sich die Nachtschwärze durch das Fenster drückt und die Stunden bis zum Morgengrauen an mir, sicher und geborgen, vorbeiziehen. Und Zucker, Mademoiselle? Nur Milch. Lestat, wegen vorhin. Also, danke. Ich meine, für die Befreiung. Ich wäre wirklich froh, wenn das unter uns bleiben könnte. Diskretion ist mein oberstes Gebot, Mademoiselle. Danke. Aber wieso hast du mich denn eigentlich heute Nacht nicht gehört? Heute Nacht, Mademoiselle? Ich habe geschrien, so laut ich konnte. Ich habe nichts gehört, Mademoiselle. Bon Appetit. Speise ich schon wieder allein? Geht es Tante Claire immer noch nicht besser? Oh, das hätte ich beinahe vergessen. Sie bat mich, diese Notiz zu überbringen. Ich empfehle mich. Ach, eine Frage noch. Mademoiselle? Was ist eigentlich mit Belphegor geschehen? Ich habe ihn seit meiner erneuten Ankunft noch kein einziges Mal gesehen. Belphegor, Mademoiselle? Der schwarze Kater. Bon Appetit, Mademoiselle. Lestat, warte! Du hast mir doch selbst gesagt, dass... Mein liebes Kind, sorge dich nicht um mich. In meinem Alter wird man von dem ein oder anderen Gebrechen geplagt. Ich hüte das Bett und sammle Kraft, damit ich bald wieder am Leben teilhaben kann. Denn du bist der Quell meines... Mitten im Satz brach die Nachricht von Tante Claire ab. Was wollte sie mir sagen? Ich bin der Quell ihres... Ihres was? Da dabei fühle ich mich selbst so matt. Die Nacht, dieser Albtraum, hat mir alle Kraft geraubt. Eine Ohnmacht gleich hing ich am Morgen in meinen Fesseln, bis Lestat mich zum Frühstück rief und in meiner misslichen Lage vorfand und befreite. So wenig wohl ich mich in ihrer Nähe fühle, und Gott möge mir vergeben, ich will auf keinen Fall bei ihr sein, falls sie stirbt, so muss ich Tante Claire dennoch in ihren Gemächern aufsuchen. Ich muss wissen, was sie mir sagen wollte. Vielleicht bringt das Klarheit in meinen trudelnden Kopf. Belphegor! Da bist du ja wieder. Wo warst du denn die ganze Zeit? Sitzt du vor Tante Claires Schlafzimmertür? Lässt sie dich nicht rein? Na, bestimmt ist sie zu schwach, um aufzustehen. Warte, ich... Belphegor? Was hast du denn? Macht dir das Gewitter Angst? Keine Sorge, ich... Geh runter von mir! Ich bin nicht verrückt. Belphegor, er hat mich angefallen. Und in dem Spiegel an der gegenüberliegenden Wand. Aurélie, ich habe nur den Kater darin gesehen, aber nicht mich. Nicht mich. Ich muss hier weg. Sofort. Das Gewitter, es wird erst morgen gehen. Ich muss noch diese eine Nacht überstehen. Nur noch diese eine Nacht überstehen. Überleben. Ich habe den Schrank vor die Tür geschoben. Hier kommt keiner rein. Hier kommt keiner rein. Oh nein, nein, nein, nein, nein, nein. Hier kommt keiner rein. Niemand kommt mehr rein. Nein, nein, nein. Hier kommt keiner rein. Keiner, keiner, keiner kommt hier rein. Fühl mich ganz klein im dunklen Schein. Bin. Hörst du das? Oh mein Gott! Es kommt nicht von außen. Es war die ganze Zeit hier. In diesem Raum. Im Schrank. Als Asche, die der Wind in alle Himmelsrichtungen verweht. Umso mehr freue ich mich auf Paris. Extrablatt! Extrablatt! Feuer wütet in der Normandie! Herrenhaus niedergebrannt! Keine Überlebende! Obwohl, was soll ich in Paris? Nein, Ich fange irgendwo ein neues Leben an. Nun fragst du dich sicherlich, liebste Aurélie, wie es sein kann, dass ich dir das alles hier schreibe. Ach, zerbrich dir darüber nicht den Kopf, denn du wirst es niemals lesen. Niemand weiß von mir, dem Phönix aus der Asche. Und so soll es auch bleiben. Ich werde in die Welt hinausziehen, mit meinem wachen alten Geist und einem jungen, starken Körper. Vielleicht mal wieder nach Übersee. Und in 60 oder 70 Jahren werde ich mich erneut umschauen müssen nach einem frischen Leben. Wenn Horla mich wieder ruft. Horla von Anne M. Kessel. Mit Lara Veit als Isabelle, Therese Dürrenberger als Claire, Michele Cucciuffo als Lestat, Jeannette Voss als Aurélie, Fabio Menendez als Dr. Leclerc, Demet Fay als Madame Dubois, Angelika Fornell als Madame Martin. Technische Realisation: Brigitte Angerhausen, Günther Kaspar, Thomas Haumann und Heiner Kunkel. Besetzung: Ulrich Korn. Regieassistenz: Gianna Scholten. Regie: Jörg Schlüter. Dramaturgie: Nathalie Challis. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2024.